Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir sind Studierende des Studiengangs Urban Design an der Jadow-Schule und wir befinden uns gerade im zweiten Semester. Und um uns einmal vorzustellen, mein Name ist Christine und ich werde diesen Podcast heute mit Ja, Alicia und Pauline zusammen aufnehmen. Ja, wir machen diesen Podcast im Rahmen des Seminars Urban Culture Studies und das Thema des Podcastes ist Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt und das Ganze findet in der Podcast-Reihe Stadt und Rassismus. Und vielleicht einmal, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Und zwar ist uns ja das aktuelle Beispiel in Bremen aufgefallen, wo die Wohnungsbaugesellschaft Brebau Daten und Merkmale von BewerberInnen gesammelt hat über Nationalität, Aussehen und Sprache. Und das hat ja damals, ich glaube, das ist 2 Jahre her, für sehr großes Aufsehen gesorgt. Dann haben wir halt in unserer Untersuchung uns mit folgenden Fragen beschäftigt. Einmal, was eigentlich Rassismus ist und wie ja dieser Ausschluss auf dem Wohnungsmarkt entsteht und welche Diskriminierungsform es dabei gibt. Und dabei haben wir uns auch auf das Kennedy-Viertel fokussiert in Oldenburg. Für die Leute, die das Kennedy-Viertel nicht kennen, das ist im westlichen Teil von Oldenburg und ist auch unser Projektgebiet im zweiten Semester gewesen. Also wir haben uns sehr viel mit dem Gebiet beschäftigt und waren auch sehr viel vor Ort. Nochmal zum Kennedy-Viertel, es ist eine Großwohnsiedlung in Oldenburg und hat allgemein eher einen etwas schlechteren Ruf und für viele Leute ist es auch ein Angstraum oder war es ein Angstraum. Und das Kennedy-Viertel hat sehr viel Wandel durchlebt in den letzten Jahren. Seit den 1980er Jahren sind vor allem Studierende dorthin gezogen und ab den 1990er Jahren viele Familien auch aus Osteuropa und generell sehr viele MigrantInnen. Und das hat dazu geführt, dass das Gebiet von 1999 bis 2014 Teil des Städtebauförderprogramms Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf soziale Stadt wurde. Und wir haben auch in dem Zusammenhang mit 2 Leuten in dem Gebiet gesprochen, aber dazu kommen wir später auch nochmal. Genau, dann haben wir uns die Frage gestellt, was denn eigentlich Diskriminierung bedeutet. Alicia, kannst du uns dazu vielleicht mehr erklären? Bei der Diskriminierung handelt es sich nach der Antidiskriminierungsstelle des Bundes oft um eine Mehrfachdiskriminierung und wird oft aufgrund eines Zusammenspiels mehrerer als negativ gelesener rassistischer Merkmale definiert. Also auch die sichtbare Religionsangehörigkeit, das Geschlecht, die Sexualität, der sozioökonomische Hintergrund, die soziale Herkunft, die ökonomische Situation oder der Familienstand sind Faktoren, die die Diskriminierung verstärken können. Wir fokussieren uns ja auch auf die rassistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Jetzt frage ich mich gerade, was das denn dann eigentlich bedeutet. Kannst du uns das auch noch erklären? Ja, unter der rassistischen Diskriminierung versteht man eine Form der Diskriminierung gegenüber nicht deutsch und nicht weiß gelesener Menschen oder Bevölkerungsgruppen aufgrund Vorurteile und Stereotype durch äußerliche Merkmale sowie zugeschriebene Herkunft oder abgeleitet von ihrem Namen. Diese können auf Sprache, Religion, vermeintlich kulturelle Unterschiede oder andere gelesene ethnische Unterschiede zurückgeführt werden. Und die entsprechenden diskriminierenden Handlungsweisen können dabei nonverbal, verbal oder auch physisch erfolgen. Christine, hattest du dich nicht auch näher mit diesem Thema auseinandergesetzt? Ja, genau. Also wir haben ja auch in dem Zusammenhang mit dem räumlichen Ausschluss mit 2 Menschen gesprochen und sie gefragt, was sie denn unter räumlichem Ausschluss verstehen würden. Und das war einmal die Gemeinwesenarbeit in Bloerfelde. Und die hat uns etwas zum räumlichen Ausschluss in der Stadt erzählt und gesagt, dass die Stadt in die guten und in die schlechten Viertel eingeteilt wird, die meistens räumlich voneinander getrennt werden. Und dieses führt dazu, dass Leute, die bestimmte Adressen in diesen sogenannten schlechten Vierteln haben, Nachteile erleben, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, wenn sie sich auf einen Job bewerben. Häufig ist es auch so, dass der Ruf des schlechten Viertels im Gebiet vorauseilt und so war das auch, oder so ist es beim Kennedy-Viertel auch häufig. Und da kann ich auch aus persönlichen Erfahrungen sagen, dass ja mir damals als Kind auch gesagt wurde, dass ich da nachts oder im Dunkeln nicht mehr alleine durchfahren soll. Und das haben meine Eltern auch damals nur zu mir gesagt, weil sie aus Erzählungen erhört haben, dass es dort, wo nicht sicher sein soll, aber selbst nie persönliche Erfahrung dort gemacht haben. Und dann haben wir noch mit Beybun Seker gesprochen. Das ist eine Aktivistin und Sozialarbeiterin in dem Gebiet und auch selber aktiv im Viertel. Und sie leitet unter anderem auch die Mädchengruppe, die sich regelmäßig dort trifft. Sie hat uns etwas zu räumlichem Ausschluss auf dem Wohnungsmarkt erzählt und wie es dazu kommt. Und zwar ist es so, dass sich der Ausschluss durch die Diskriminierung vor allem in Wohnungsabsagen zeigt oder auch dadurch, dass bestimmte Leute da nicht eingeladen werden zu Wohnungsbesichtigungen oder dass sie keine Begründung bei Absagen erhalten. Gründe sind halt vor allem, dass die Hautfarbe, die Sprache, die Herkunft oder auch generell Vorurteile der Vermieter oder VermieterInnen oder auch in seltenen Fällen, dass sich NachbarInnen beschweren. Dann gibt es noch weitere Faktoren, die diesen Ausschluss beeinflussen, und zwar sind es hohe Mieten, also dass es halt Wohnraum gibt, der nur für ein bestimmtes Klientel ist und dass sich das halt nur eine ja, geringe Bevölkerungsgruppe leisten kann. Dann auch die Privatisierungen von Wohnungen, sodass halt Privatpersonen entscheiden, wer dort wohnen darf. Es ist so, dass die Diskriminierung gesetzlich verboten ist. Gibt es dafür nicht das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz? Genau, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz erschien im Jahr 2006 und ist ein Regelwerk gegen die Diskriminierung von Personen und soll, und jetzt zitiere ich aus dem Gesetz, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität verhindern. Das AGG schützt also vor Benachteiligungen, die aufgrund eines oder mehrerer dieser Merkmale in bestimmten Lebensbedingungen wie beispielsweise der Bildung, Arbeitswelt oder der Versorgung von Wohnraum geschehen. Und das AGG ist ein erster Anfang, um Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt entgegenzuwirken. Aber die Notwendigkeit solcher Gesetze zeigt natürlich auch die bittere Realität auf dem deutschen Wohnungsmarkt, nämlich dass rassistische Diskriminierung leider heutzutage immer noch die Realität ist. Um zu verdeutlichen, welches Ausmaß die rassistische Diskriminierung in Deutschland angenommen hat, haben wir uns mit einer Umfrage auseinandergesetzt, aus welcher hervorgeht, dass viele Menschen von der rassistischen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt betroffen sind. Pia, kannst du uns dazu noch Näheres erklären? Genau, und zwar geht es da um eine Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus dem Jahr 2020. Und es wurden 1041 Personen ab dem Jahre 16 befragt. Und daraus geht hervor, dass 83% der Befragten der Ansicht sind, dass Diskriminierung aus rassistischen Gründen bei der Wohnungssuche häufig vorkommt. 37% haben bereits diskriminierende Immobilieninserate gelesen, 64%, und dies finde ich echt erschreckend, haben sich an keine Stelle gewendet und 21% haben sich nur an eine Stelle gewendet und haben Beschwerde eingelegt. Ja, genau, und 58% sind der Meinung, dass nicht genug Schutz vor rassistischer Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt gegeben ist. Ja, dies waren ein paar Zahlen zu Deutschland. Zoomen wir ein wenig näher ran an Oldenburg und vielleicht auch an das Kennedy-Viertel. Pauline, hattest du dich nicht genauer damit beschäftigt? Genau, ich habe mich mit der Internetseite der Stadt Oldenburg beschäftigt und habe dazu ein paar Statistiken gefunden. Und zwar lag die Gesamtbevölkerung in Oldenburg am 31.12.2021 bei 171.000 Personen, der MigrantInnenanteil dabei bei 9.684, also ungefähr bei 11,5%. Genau, in Bloerfelde lebten 2020 38.000 EinwohnerInnen und unterteilt man Bloerfelde dann noch in verschiedene Siedlungsbereiche und achtet dort auf die Einwohnerzahlen, verzeichnet das Kennedy-Viertel 2021 davon ungefähr 27.000 BürgerInnen. Es ist also der Stadtbezirk mit den meisten EinwohnerInnen in Deutschland. Ein weiteres Thema sind dann die Einbürgerung und die erteilten Staatsangehörigkeitsausweise in Oldenburg 2011 bis 2020. Im Durchschnitt stellen 336 Menschen pro Jahr Anträge auf Einbürgerung, wovon dann im Durchschnitt 76 abgelehnt werden, also 260 angenommen. In dem genannten Zeitraum werden jedoch 23% aller gestellten Anträge pro Jahr abgelehnt und nur 5,3 Ausweise für die deutsche Staatsangehörigkeit wirklich ausgestellt. Betrachten wir hierbei das Jahr 2020, kann erstaunlich beobachtet werden, dass nicht ein einziger Antrag ausgestellt worden ist. Da habe ich mich dann direkt gefragt, woran das liegt, ob das vielleicht irgendwie im Zusammenhang mit der Pandemiesituation geschehen ist oder weiteres. Das könnte sein. Zu beweisen ist das wahrscheinlich nicht. Es gibt aber bestimmt noch andere Möglichkeiten, wie VermieterInnen Menschen halblegal diskriminieren können. Pia, du hattest doch dazu recherchiert, oder? Genau, und da gibt es diese sogenannten rechtlichen Schlupflöcher, die sich vor allem auf den Paragraph 19 Absatz 3 und 5 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes beziehen. Und dieser Paragraph 19 befasst sich mit dem zivilrechtlichen Benachteiligungsverbot. Und dieses Diskriminierungsverbot gilt eben nicht, wenn es ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis eingegangen wird, zum Beispiel durch eine Nutzung von Wohnraum auf dem gleichen Grundstück. Hinzu kommt, dass Wohnungsbaugesellschaften Wohnungssuchende im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse unterschiedlich behandelt werden können. Gesetzestexte führen zu einer Ungleichbehandlung und werden teilweise auch als Rechtfertigung benutzt, um die Diskriminierung zu rechtfertigen. Durch den Nachfrageüberhang und die momentane Marktlage können VermieterInnen wählerischer sein und somit auch wählerischer in ihrer Mieterwahl sein. Christine, an wen kann man sich denn wenden, wenn es zu so einer Diskriminierung kommt? Ja, genau. Es ist ja, wie gesagt, schon so, dass die Diskriminierung gesetzlich verboten ist. Da ist ganz wichtig, dass man sich erstmal Hilfe sucht und auch mit anderen redet, wenn einem Diskriminierung geschieht oder auch zu einer Antidiskriminierungsstelle geht. Da gibt es lokal in den Städten welche, aber auch vom Bund. Und es ist auch immer sinnvoll, dass man Protokolle führt und alle Vorfälle notiert, damit man das im Nachhinein besser nachweisen kann. Und dann gibt es auch die Möglichkeit eines sogenannten Testing-Verfahrens. Das ist ein Verfahren, wo eine Vergleichsperson als Testperson eingesetzt wird, um zu überprüfen, ob das Verhalten eines Vermieters oder einer Vermieterin wirklich diskriminierend ist. Und dieses Testing-Verfahren kann eine Beweisgrundlage für eine Klage nach dem AGG schaffen. Wie bereits erwähnt, kann man ja eine Klage einreichen. Hierbei ist aber zu beachten, dass man nur 2 Monate Zeit hat, die Ansprüche nach dem AGG gültig zu machen. Und der Beginn dieser 2-monatigen Frist ist der Beginn der Diskriminierung. Das ist eine, wie ich finde, relativ kurze Zeit. Ja, und dann habe ich ja auch bereits erwähnt, dass es eine Antidiskriminierungsstelle gibt. Und in Oldenburg ist das die IBIS-EV. Und dort kann man sich beraten lassen. Und auch kann diese Antidiskriminierungsstelle an weitere andere Stellen vermitteln, zum Beispiel an Anwälte oder AnwältInnen oder auch durch direkte Kontaktaufnahme zur Konfliktlösung beitragen, wenn das natürlich gewünscht ist. Ja, und wie ich ja bereits erwähnt habe, gibt es ein sogenanntes Testing-Verfahren. Und Alicia, kannst du uns vielleicht erläutern, wie so ein genaues Testing-Verfahren aussieht? Ja, genau. Also ein recht deutliches Beispiel für die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt zeigt ein Experiment von einem Kurt-Magazin, einem Studierendenmagazin aus Dortmund, bei dem mit fiktiven Profilen verschiedene Wohnungs- und WG-Anbieter kontaktiert wurden mittels eines Testingsverfahrens. Und da arabische Nachnamen laut Mittelstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung besonders von Vorurteilen betroffen sind und diskriminiert werden, wurden 2 Studierende mit arabischen Namen für das Experiment gewählt und 2 mit vermeintlich deutschen Namen. Also es beteiligten sich insgesamt 4 Studierende mit den Namen Lukas und Marie, Fahima und Yusuf. Und alle studieren ein Fach mit Wirtschaftsbezug und ihre Eltern würden für das Mietverhältnis bürgen. Im Februar, April und Mai 2020 reagierten sie auf 200 Wohnungsanzeigen und WG-Anzeigen, alle mit dem identischen Anschreiben. Und bei dem bekam Marie in 76% der Fällen eine Rückmeldung, Fahima bekam nur in 52% der Fällen eine Rückmeldung und Lukas bekam in 68% der Fällen eine Rückmeldung und Yusuf nur in 42%. Und das Experiment zeigt die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt in Form von Rückmeldung der VermieterInnen auf die Wohnungsanfragen. Und auch das Geschlecht scheint eine Rolle zu spielen, denn Marie hat gegenüber Lukas mehr Rückmeldungen bekommen und auch Fahima kann in dem Experiment weiter als Yusuf. Das ist wirklich mega erschreckend, wie schnell Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt passieren kann. Ich habe letztens auch noch so einen Fall gelesen, in dem dies behandelt wurde. Das Beispiel hieß Paired Ethnic Testing. Hierbei geht es darum, dass Fälle wie beispielsweise die versuchte Entmietung von BewohnerInnen mit Migrationshintergrund im Berliner Fanny-Hensel-Kiez nur selten ans Licht kommen. Anfang 2015 wurde hier eine Vermieterin zu einer Geldstrafe von 30.000 Euro verurteilt, weil sie Mieterhöhungen in ihrem Bestand nur lediglich von BewohnerInnen türkischer oder arabischer Herkunft einforderte, genauso wie das bei Alicia auch eben der Fall war. Der türkische Bund in Berlin-Brandenburg und solidarische NachbarInnen sollten dieses Verfahren dann erst aufgenommen haben, sodass der Fall dann letztlich vor Gericht gebracht wurde und zeitlich auch eine Medienpräsenz erlangte. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Vielzahl von Fällen rassistischer Vermietungspraxis gar nicht erst publik wird. Verlässliche Zahlen habe ich dazu aber keine gefunden. Die Methode des Paired Ethnic Testing verspricht also Licht in dies Dunkel zu bringen und Mechanismen der Diskriminierung offenzulegen. Hierbei ist die Durchführung der Versuche immer sehr ähnlich. Ein Testpaar mit zugeschriebenem Migrationshintergrund und eine Vergleichsperson aus der in dem Artikel beschriebenen Mehrheitsgesellschaft bewerben sich auf dasselbe Wohnungsangebot, welches im persönlichen Kontakt oder auch im Telefon- oder E-Mail-Kontakt passieren kann. Sind alle relevanten Fakten wie das Alter, das Einkommen, der Status und so weiter identisch, abgesehen von dem zugeschriebenen Migrationshintergrund, und die Testperson oder das Testpaar bekommt die Wohnung nicht, so liegt dann ein Fall von Diskriminierung aufgrund der Ethnie vor. Werden diese Versuche vermehrt durchgeführt und ihnen wird eine politische Achtsamkeit geschenkt, kann vielen Betroffenen geholfen werden und außerdem politischer Druck auf die Akteure oder Akteurinnen des Wohnungsmarktes hergestellt werden. Ja, und dann kommen wir zum Schluss. Und zwar haben wir zusammengefasst, dass Wohnungsgesellschaften und VermieterInnen faire Chancen für alle schaffen müssen und ein diskriminierungsfreies Bewerbungsverfahren gewährleisten müssen. Außerdem müssen rechtliche Änderungen veranlasst werden und es muss mehr Bewusstsein für die Problematik geschaffen werden. Das war's von uns. Wir waren der erste Teil der Podcast-Reihe Stadt und Rassismus. Es folgen noch 2 weitere Teile. Hört da auch ganz gerne mal rein und eignet euch neues Wissen an. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, genießt das gute Wetter und bis hoffentlich bald. Tschüss!